Platon sagt im Kritias, dass Neptun oder Poseidon zum Glück die Insel Atlantis zufiel, der 10 Söhne hatte, die 5 Zwillinge, unter denen Neptun die ganze Insel Atlantis aufteilte, die vorher und zur Zeit Neptuns das Imperium der schwimmenden Inseln hieß, wie es uns Voleteran mitteilt, so dass er sie also in 10 Gebiete und Königreiche aufteilte. Das Wichtigste, genannt Venere, gab er dem Erstgeborenen mit Namen Atlante. Dies ist der Bericht Platons, der nur unter diesem Namen mit der seltsamen Geschichte aus biblischer Sicht übereinstimmt, die uns Sarmiento vorher erzählte. Und er nannte ihn zum König der gesamten Insel. Auf diese Weise erhielt sie den Namen Atlantis, wie der Atlantische Ozean, der noch heute diesen Namen trägt. Dem zweiten Sohn, Gadirum, gab er den Teil, der nahe Spanien lag, dem heutigen Cadiz. Den dritten Sohn nannte er Anferes, den vierten Ektoktenes, den siebenten Alusipo, den achten Mestores, den neunten Azaen, den zehnten Diaprepen. Diese und ihre Nachkommen haben über viele Jahrhunderte hinweg dort regiert, viele andere Inseln über das Meer beherrschend, die keine anderen gewesen sein können als die von Haiti, die wir Santo Domingo und Kuba nennen, und diejenigen, die an diese angrenzen. Und herrschen in Afrika bis Ägypten und in Europa bis Tyrrheneas und Italien. Wir werden nun die Meinung über die Chronik von Pedro Sarmiento de Gamboa wiedergeben, die 400 Jahre später durch Beweise bekräftigt wurde, wie wir in den vorausgegangenen Seiten dieses Buches durch den französischen, in Argentinien lebenden Anthropologen Professor Jacques de Mailleux bekannt gaben. Don Pedro sagte: »Und im Falle, dass diese zahlreichen Völker der Atlanta genügten, um alle diese anderen Länder des westlichen Indien von Kastilien zu bevölkern, so sind auch andere Nationen gekommen nach Amerika, die einige Provinzen dieses Landes nach seiner Zerstörung von Atlantis bevölkerten. Strabon und Solin sagen, dass Ulysses oder Odysseus nach der Erstürmung Trojas den Sonnenuntergang zusegelte und in Lusitanien Lissabon bevölkerte. Wir ersehen auch, dass für Sarmiento der Krieg und die Zerstörung Trojas keine reine Legende Homers ist, sondern Wirklichkeit, Jahrhunderte vor Schliemann. Und nach ihrem Aufbau wollte er sein Glück auf dem Atlantischen Ozean versuchen, über welchen wir jetzt nach Indien gelangen und verschwand, so dass man niemals erfahren hat, was aus ihm geworden ist. Dies sagt Pedro Anton Beuter, vornehmer Historiker aus Valencia, und Dante Alighieri, berühmter florentinischer Dichter, fühlt es auch so, wie er selbst berichtet. Dem Gesagten Glauben schenkend, können wir aus Anzeichen daraus folgern, dass Ulysses von Insel zu Insel bis zum Land Yucatan und Campeche gelangte, Länder des neuen Spanien, denn die Bewohner dieser Länder tragen den Kopfputz und das griechische Kleid der Nation Ulysses und gebrauchen viele griechische Wörter und griechische Buchstaben. Und davon sah ich viele Zeichen und Beweise. Gott nennen sie Theos, was griechisch ist, und sogar im gesamten Neuspanien gebrauchen sie diesen Ausdruck Theos für Gott. Ich hörte auch dort im Vorübergehen, dass sie eine gewisse Genesis auf Griechisch hätten. Vielleicht die sogenannte Bibel von Chiche Castenango, das Popol Vuh. Die Indizien über das von Ulysses sind meinerseits ziemlich mutmaßlich. Von da aus konnte man alle jene Provinzen von Mexiko, Tabasco, Xalisco, die südlichen davon, die Zapotecas, Chiapas, Guatemalas, Honduras, Lancandones, Nicaraguas und Tlagusgalpas bis Nicoya und Costa Rica sowie Veragua bevölkern. Danach sagte er, dass andere Völker, die nach Persien gingen, dann nach Katigara und von da in das Land, das gemäß der Seefahrt Alexanders des Großen 40 Tage Reisen von Asien, das die Beschreiber von Landkarten unbekanntes Land im Süden nennen, von wo aus man bis zur Magellanes Meerenge bevölkern konnte, bis Sonnenuntergang von Katigara und gegen Sonnenaufgang von Java und Neuguinea und die Inseln des Archipels mit Namen Jesus, die ich mit Hilfe unseres Herrn im südlichen Meer im Jahre 1568 entdeckt habe, als der unbesiegte Philipp II. Regierte, der König von Spanien und seine Anrainerländer in den Grenzen der halben Welt, das sind 180 Längengrade, war. Also kann man hieraus folgern, dass Neuspanien und seine Provinzen von Griechen bevölkert waren und Gattigara von Juden, die reichen und mächtigen Königreiche von Peru und seine angrenzenden Provinzen waren von Atlantikern bewohnt, die von jenen ersten Mesopotamiern oder Chaldäern, Bevölkerer der Welt, abstammten. Es war nicht Don Pedro Sarmiento de Gamboa allein, der dieses von den Griechen in Amerika glaubt. Ein Jahrhundert später in Chile, 1673, wird der Jesuitenpater Nicolás Mascardi getötet, als er die verzauberte Stadt der Cäsaren im patagonischen Süden suchte. Bevor er sein Leben für diesen Traum hingab, für diese seine nicht vorhandene Blume, sandte er durch indianische Boten Briefe in griechischer Sprache an die Bewohner der Stadt. Er glaubte, dass diese die Trojas Homers sein könnten, die nun ewig lebten an einem geheimen Ort der Andenkordillere. Bezüglich der Chaldäer und Mesopotamier, die Don Pedro mit dem uralten und mächtigen Peru in Zusammenhang bringt, wissen wir, dass diese die von Tubar, Tudescos oder Tedescos oder Germanen sind. Denn er gibt selbst zu, dass Don Francisco Pizarro sich ein ganzes Reich mit nur etwas mehr als 100 Mann aneignen konnte, weil die Inkas glaubten, er sei Viracocha, der bärtige weiße Gott, der zurückgekehrt war. Es darf uns nicht wundern, dass er hierauf nicht mehr Druck ausgeübt hat, Schlussfolgerungen daraus zog und Partei ergreifend, denn er wusste warum, weil er wachsam bleiben musste, um nicht die von der Verschwörung und dem Kreuzzug gegen die weißen Götter erlaubten Grenzen zu überschreiten. In Spanien hatte die Verschwörung bereits jenen dumpfen und unheilvollen, guten feindlichen Anstrich giftigen Hasses angenommen gegen alles, was von westgotischen und germanischen Vorfahren abstammte, und der nach Jahrhunderten in Deutschland im Verrat während des letzten Krieges gipfelte, wobei dieser nicht der einzige noch der letzte sein wird, der sich gegen das Nordisch-Arische richtet. In »Des Sonnengottes große Reise« erzählt uns de Mayeu, dass der Inka-Kaiser Huana Capac sich nicht wunderte, als er 1523, 8 Jahre vor der Ankunft Pizarros, die Nachricht erhielt, dass Fremde, niemals vorher in jenem Land gesehene Leute sich in einem Schiff der Nordküste Perus näherten. Es war die Expedition von Blasco Núñez de Balboa. Als er im Sterben lag, versammelte der Inka seine Kapitäne, seine Söhne, die Amautas-Priester, die höchsten Würdenträger, um sich und sprach zu ihnen: »Es ist viele Jahre her, dass wir durch die Offenbarung unseres Vaters, der Sonne, erfahren haben, dass nach 12 Königen seiner Söhne neue Menschen unbekannt in diesem Erdteil kommen und alle unsere Reiche und viele mehr zu ihrem Imperium gewinnen und festigen werden. Ich vermute, dass dies diejenigen sind, die an der Küste unseres Meeres segelten. Es werden mutige Leute sein, die euch in allem von Vorteil sein werden. Wir wissen auch, dass mit mir die Zahl der 12 Könige erfüllt ist. Ich erkläre euch, dass wenige Jahre, nachdem ich von euch gegangen bin, neue Leute kommen werden und das erfüllen, was unser Vater, die Sonne, uns gesagt hat. Und sie werden unser Reich erobern und seine Herren sein. Ich befehle euch, ihnen zu gehorchen und zu dienen, wie Männer, die euch in allem überlegen sind, da ihr Gesetz besser als unseres ist, ihre Waffen mächtiger und unbesiegbarer als unsere. Verharret in Frieden, denn ich gehe, um auszuruhen, zu meinem Vater, die Sonne, die mich ruft.«